Wir haben lange nach einer Zahl gesucht, die diese Explosion von Geschichten greifbar macht, aber wir mussten kapitulieren. Fest steht, was per kleiner Daumenbewegung jederzeit für Sie abrufbar ist, ist ein so unfassbarer Überfluss, dass er jedem Menschen aus früheren Zeiten wie ein narratives Schlaraffenland vorkommen müsste. Wie pure Magie. Das Beispiel Wikipedia zeigt neben der quantitativen allerdings noch eine qualitative Veränderung der Medienlandschaft, die vermutlich noch wirkmächtiger ist als die reine Masse und der einfache Zugang. Die Möglichkeit zu Interaktivität und Konnektivität. Deshalb wollen wir, bevor wir auf diese Veränderungen näher eingehen, erst ein wenig spielen. Das Spielen ist vermutlich so alt wie unsere Spezies. Es erlaubt uns, uns zweckfrei und zwanglos auszuprobieren, um auf erfinderische Weise neue Erfahrungen zu machen und unsere individuellen Grenzen auszutesten. Die Idee des Homo ludens, des spielenden Menschen, vertraten nach Friedrich Schiller auch spätere Denker wie der Philosoph Herbert Marcuse oder der Kulturhistoriker Johann Heutzinger. Indem wir spielen, können wir Geschichten und Identitäten wie Handschuhe ausprobieren. Und niemals waren Spiele mächtiger als heute, da Videospiele komplexe Parallelwelten erschaffen. Aber was genau macht uns daran so süchtig? Der amerikanische Philosophieprofessor C.T. Nguyen spricht von der Schönheit der Mühe, die man beim Lösen der unzähligen kleinen Probleme hat, die einem ein gutes Computerspiel in genau richtiger Dosis liefert. Daraus entstand in den letzten Jahrzehnten der Entwicklung immer komplexerer Spielwelten so etwas wie The Art of Agency, wie Nguyen das nennt. Also eine Kunstform, die sich nicht über einen passiv rezipierenden Konsum, sondern über Umfang und Qualität der eigenen Handlungsmacht, die am wenigsten schlechte Übersetzung von Agency, man könnte auch sagen über die Resonanz der eigenen Rezeption definiert.